gestatten, Stummel. Anfangs war es sicher Mitleid, heute haben sie mich lieb gewonnen. Es war vielleicht auch deshalb, weil ich mich von Anfang an nützlich gemacht habe im Rahmen meiner Profession. Heute finde ich im 5. Jahr mein Auskommen bei meinen Wirtsleuten gegen freie Kost und Logis. Geboren und aufgewachsen bin ich in einem kleinen Ort in Rheinhessen bei meiner Mutter und einer Handvoll Geschwistern. Meinen Vater habe ich nie kennengelernt. Der hat sich gleich nach der ersten Nacht aus dem Staub gemacht. Mein Handwerk, das, was wir alle machen, habe ich im Betrieb meiner Mutter gelernt. Dienstleistung in Sachen Objektschutz. Nach meiner Lehrzeit ging ich auf Wanderschaft. Meine Geschwister und sie habe ich seitdem nie mehr gesehen. Wir haben uns einfach aus den Augen verloren. Meine Wirtsleute haben mir eine Chance gegeben, als ich eines Tages ziemlich abgerissen in ihrem Garten stand. Ich habe sie genutzt. Seinerzeit bot manch fahrendes Volk meinen Wirtsleuten auf der Durchreise ihre Dienste an und erledigten diese mehr schlecht als recht. Sie fürchteten meine Konkurrenz und bekämpften mich oft bis aufs Blut. Ich habe viel Lehrgeld bezahlt und ich habe mich durchgesetzt. Kein windiges Volk wagt sich mehr in meinen Wirkungskreis. Heute sorge ich mit harter Hand für Ordnung im Haus und Hof meiner Wirtsleute. Kein Schmarotzer mehr, kein Ungeziefer, keine ungebetenen Gäste, die nachts auf dem Zwischenboden Kegeln spielen. Nur zwei Halbstarke aus der Nachbarschaft tanzen mir manchmal auf der Nase herum. Wenn es mir zu bunt wird, hole ich den Hammer raus. Dann gibt es eins auf die Mütze und es herrscht Ruhe. Zumindest eine Zeit lang. Meine Unterkunft ist bescheiden wie ich. Anfangs fand ich Unterschlupf unter einem hölzernen Vorsprung mit Bodenmatte. Heute residiere ich in einem sonnendurchfluteten Anbau mit einem Strohbett, einem Stuhl, einer Warmluftheizung, fließend kaltem Wasser vor der Tür und einem riesigen Frühbeet, in dem meine Wirtschaft Gemüse vorzieht. Nur eine Badewanne fehlt. Er sagt, ich könne ja zum Baden in den Bach hinter dem Haus gehen. Meine Wirtin ist fürsorglicher, legt mein Bett mit einer Decke aus, damit ich mir nicht den Hintern abfriere. Ich ignoriere die spitze Bemerkung meines Wirts, erfreue mich an der warmen Decke und beschloss, fortan nicht mehr auf dem Frühbeet auszutreten. Vor ein paar Monaten baute mir meine Wirtin ein Null-Energiehaus mit Schwingtür und einem Wohnbereich über zwei Ebenen. Ich finde, das Haus ist sehr gut gelungen. Es hat sogar eine solarbetriebene Lichterkette, die in der Nacht leuchtet und das Haus schmückt. Ich aber bleibe bescheiden und wohne weiterhin sommers wie winters in meinem Glashaus. Ich bin ein Einzelgänger, ein Eigenbrötler. Ich rede nicht viel, eigentlich spreche ich gar nicht, obwohl ich nicht sprachlos bin. Er sagt, wenn ich rede, würde ich nur unartikulierte Laute von mir geben. Meine Wirtin sagt, ich würde nur eine andere Sprache sprechen und wenn man sich nur anstrenge, könne man mich gut verstehen. Auch bin ich ein vorsichtiger, zurückhaltender, ja, sogar ein wenig ängstlicher und scheuer Zeitgenosse. Das bringt mein Job und der tägliche Kampf in der freien Wildbahn so mit sich. Wenn meine Wirtsleute Gäste zu Besuch haben, bin ich anfangs stets reserviert und halte respektvoll Abstand. In der Regel verspüre ich dann den unheimlichen Drang, mich in meine Gefilde zurückzuziehen. Besonders schlimm ist es, wenn der eine oder andere Gast meint, sofort auf plump vertraulich machen zu müssen und mir zu nahe kommt. Dann nehme ich, wenn möglich, reißaus und wenn es zu eng wird, zeige ich ihm die Zähne. Es dauert lange, bis ich mit jemandem warm werde. Aber auch der umgekehrte Fall ist mir schon vorgekommen, haben auch andere sogar manchmal Angst vor mir. So wie die junge Dame, die regelmäßig bei meinen Wirtsleuten zu Besuch ist und mit ihm allerlei seltsame Bewegungen vollführt. Ich glaube, das ist gut für seinen Rücken. Jedenfalls hatte sie höllischen Respekt vor mir und wurde stocksteif, wenn ich in ihre Nähe kam. Einer meiner Artgenossen ist ihr in jungen Jahren grob zu nahe getreten. Eine verwerfliche Tat, widerwärtig und nicht zu entschuldigen. Es hat mich ein wenig traurig gemacht, bin ich doch ein Gentleman und tue ich meinen Lieben nur das, was sie auch von mir wollen. Gestern haben wir Freundschaft geschlossen. Ich hatte mich ein wenig bei meinen Wirtsleuten aufgehalten, als es für mich Zeit war, arbeiten zu gehen. Ich stand schon vor der Tür, als sie bemerkte, dass ich gehen wollte. Sie fragte, ob ich raus wolle, und ich antwortete ihr zustimmend auf meine eigene Art. Sie sagte ganz überrascht, dass ich sie verstanden und ihr sogar geantwortet habe, und mit einem ihr typischen Lächeln auf dem Gesicht öffnete sie mir die Tür. Ich glaube, seit dem Tag hat sie mich, wie ich sie schon lange, in ihr Herz geschlossen. Gegenüber meinen Wirtsleuten bin ich klein von Wuchs, dafür umso sportlicher. Nur mein Äußeres ist anders. Meine kleine Gestalt hat für die Ausübung meines Berufes Vorteile, kann ich doch einen Schädling bis in das letzte Erdloch mühelos verfolgen. Wenn ich mich recht betrachte, ist mein Körperbau drahtig, besteht nur aus Haut, Muskeln und Knochen. Ich springe aus dem Stand einen Meter hoch und verfolge meine Opfer auf die höchsten Bäume. Er sagt, ich hätte einen Haarwuchs wie ein Affe. Meine Wirtin meint, mein Haar glänze in der Sonne und sei weich wie ein Fell. Meine Verpflegung ist reichhaltig und abwechslungsreich. Mal gibt es Fertiggerichte aus der Packung oder Tüte, mal gibt es Frischfleisch oder geräucherten Speck. Meine feine Nase signalisiert mir untrüglich, wann sich der Weg in die Küche lohnt. Er sagt, ich sehe aus wie ein Hängebauchschwein und mein Fertiggericht erinnere ihn an 20 Jahre alte, staubtrockene Bundeswehrkekse. Meine Wirtin meint, ich würde zu wenig trinken und bereitet mir oft Quark mit süßer Sahne. In der letzten Woche wurde ich ziemlich mitgenommen, tauchte doch ein vagabundierender Artgenosse auf und versuchte mir, mein Revier streitig zu machen. Ich habe mit ihm gesprochen, unter Männern. Es hat gewirkt. Bis heute ist er nicht wieder aufgetaucht, hat seine Lektion gelernt. Aber auch ich habe mein Fett abbekommen. Ich habe den Ernst der Lage sofort erkannt und beschlossen, mich mit meinen Wirtsleuten zu beraten. Früh morgens saß ich schon auf der Terrasse vor dem Haus und wartete. Mein Wirt hat mich zuerst gesehen. Er sagte, ich sei mit einem blauen Auge davongekommen. Meine Wirtin sagte, der Bub muss ins Krankenhaus und sah mich sorgenvoll an. Also fuhren wir in die Privatklinik von Dr. Bohn. Dr. Bohn ist mein Hausarzt und schickt mir nette Postkarten, dass ich ihn doch mal wieder besuchen solle. Er impft mich immer und schickt mich regelmäßig auf eine mir unangenehme Kur. Meine Wirtin hat es zuvor selbst versucht, mich zu kurieren. Mit allerlei Tricks mischte sie mir heimlich Tabletten unter das Essen, mit denen kleine Tierchen in meinem Darm reguliert werden sollten. Sie sprach von Würmern oder so. Mal gab es Gulasch, mal Leberwurst mit Pillenfüllung. Aber feinfühlig wie ich bin, habe ich alles feinsäuberlich filetiert und die Pillen einfach liegen gelassen. Ich hätte sie besser heimlich verschwinden lassen sollen. So hat sie mich erwischt und ich war dran. Seitdem schickt sie mich auf Wurmkur zu Dr. Bohn. Dr. Bohn ist nicht zimperlich, steckt mir die Pille einfach so tief in den Hals, dass ich gar nicht anders kann und sie herunterschlucken muss. Unter uns. Die Kur selbst ist nicht schlimm, kommen doch die Würmer wie von selbst irgendwann hinten mit raus. Dr. Bohn stellte eine Platzwunde unter meinem linken Auge fest, die er mit 3 Stichen nähte. Ich blieb dann noch 2 Tage in der Klinik und wurde dann von meiner Wirtin nach Hause abgeholt. Einen Tag habe ich mich noch erholt und ließ mich von meiner Wirtin verwöhnen. Dann ging es wieder auf Patrouille. Auch wenn meine Wirtsleute bezüglich ihrer Sicht der Dinge auf mich oft verschiedener Meinung sind, sind sie sich in einem Punkt einig: dem Zugang zu ihrem Haus. Das Haus sei privat, sagen meine Wirtsleute, da hätten nur er und meine Wirtin etwas zu suchen. Deshalb bleibt für mich der Zugang zum Treppenhaus und die daran angrenzenden Räume verschlossen. Nur das Wohnzimmer mit direktem Zuweg in den Garten steht mir offen. In zugegebenem Maße, selten unachtsamen Momenten, gelingt es mir trotzdem ab und an, die Wohnzimmertür zu überwinden und auf Entdeckungsreise zu gehen. Ich kann nicht sagen, warum, aber es zieht mich dann immer zuerst in den Keller. Vielleicht ist es mein angeborener Instinkt, dort nach Ungeziefer zu fahnden. Ich bin dann immer enttäuscht, dass der Keller gemauert und gefliest ist und keinen noch so kleinen Zugang nach außen aufweist. Wie soll dann etwas hineinkommen, was ich jagen kann? Dann beklage ich mein Leid und genieße gleichzeitig den Hall meiner Stimme im Treppenhaus. Schnell wird es mir dann langweilig und ich kehre freiwillig in die mir erlaubten Räumlichkeiten zurück. Soweit die Regel, doch keine Regel ohne Ausnahme. Zur Jahreswende, dann wenn es draußen höllisch knallt und blitzt, darf ich mich unter dem Kachelofen verstecken, bis der Spuk vorbei ist. Vergangenen Sommer dachte ich, sie hätten mich alleine gelassen. Ich saß wie üblich früh morgens auf der Kiste mit den Sitzkissen, meinem Ausguck und wartete auf meine Wirtin, die mir immer die Terrassentür öffnet und mir mein Frühstück bereitet. An diesem und den folgenden Tagen blieb die Tür verschlossen. Meine Wirtsleute sind mir nicht unter die Augen getreten. Stattdessen kam Dieter jeden Tag mit einer Ration trockener Kekse vorbei. Ich hatte also nicht nur meine Wirtsleute verloren, ich war auch auf Diät. Dieter ist der Nachbar von gegenüber, den ich von meinen Expeditionen in die nähere Umgebung kenne. Ich besuche ihn seitdem regelmäßig und trinke dann ein Schüsselchen Milch bei ihm. Mir kamen die Wortfetzen Tapetenwechsel und Italien, meine Wirtin, in den Sinn, die ich vor ein paar Tagen gehört hatte. Aber bevor ich damit fertig war, mir zu überlegen, was sie zu bedeuten haben, waren sie wieder da. Ich war heilfroh, dass ich mir keinen neuen Job suchen musste. Komisch war nur, dass das Wohnzimmer nicht frisch tapeziert war und es doch wirklich nicht nötig ist, zum Tapetenkaufen nach Italien zu fahren. Ja, es stimmt, auch ich bin gerne bei Ihnen, suche Ihre Nähe. Wenn ich mich zu Ihnen setze, versuche ich immer, meinen Rücken an einen von meinen Wirtsleuten zu kuscheln. Er sagt dann, er stehe nicht so auf Männer und ich solle seine Frau nicht so auf die Pelle rücken. Meine Wirtin krault mir dann den Nacken und nennt mich mein kleiner dicker Ritter. Gestern war ich bei meinen Wirtsleuten zu Besuch und habe ihnen als Gastgeschenk eine lebende Maus mitgebracht. Meine Wirtin war nicht sehr erfreut. Stummel kam vor 5 Jahren zu uns und das ist seine Geschichte.